but you know it's true. Don't have to tell you, I love your precious heart. Don't ask me, what you know is true. Don't have to tell you, I love your precious heart. Live aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle. Die ganze Welt dreht sich um dich. Weltweit im Netz. www.sputnik.de. Sputnik. Back to the music. Wenn ihr bei uns live vor Ort mitfeiern wollt, wird's auf alle Fälle sehr heiß. Auch noch nach Sonnenuntergang auf der Outdoor-Area. Aber vielleicht seid ihr stylingtechnisch gar nicht für das erste fette Outdoor-Event des Jahres gewaffnet. Kein Problem, denn der Trend bei den ersten 24 Stunden der Sputnik Turntable Days 2002 sind unsere Sputnik Turntable Day Shirts. Ich stehe ja vor euch am Eingang der Sputnik Lounge und habe die Shirts für euch. Und wir mussten eben echt noch mal ganz schnell losfahren und aus dem Lager neue holen, weil so viele Leute Shirts gekauft haben, dass alle waren. Und ansonsten gilt, weniger ist mehr, auch bei den Jungs, denn hier sorgt nicht nur die Sonne dafür, dass ihr eure T-Shirts nach der Party ausbringen könnt. 80 Stunden Party. Nonstop Video Stream. Sputnik Turntable Days 2002. Die ganze Welt dreht sich um dich. Auch über Satellit. Digital Radio. Live aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle und weltweit im Netz www.sputnik.de.